Kundgabe 733. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1939. Das Wort Gottes. Liebe. Wahrheit. Weisheit. Und es werden töricht sein, die sich der Annahme des Wortes Gottes verschließen. Sie werden in Not und Leid keinen Trost haben und auch jeglicher Stütze entbehren müssen in schwerer Zeit. Denn so der Herr selbst mit seinem Wort euch alles zu geben bereit ist und ihr achtet seiner Gabe nicht, werdet ihr darben müssen und einsam und verlassen im Leben stehen. Das reine Wort Gottes ist des Schöpfers Gabe von Anbeginn. Es ging den Menschen zu von oben zu aller Zeit. Es war die Verbindung von der ewigen Gottheit zu den Erdenwesen. Es vernahm dieses Wort, wer nur immer es vernehmen wollte und in der Liebe zu Gott stand. Denn es geschieht, was der Mensch will. Der zu Gott verlangt, dem gibt sich der Vater kund durch sein Wort. Es ist das Wort der Träger göttlicher Liebe und göttlicher Kraft, und es vernimmt dieses Wort, wer sich der Liebe und der Kraft von Gott würdig macht. Die Liebe Gottes offenbart sich dem Erdenkind durch das Wort, und bis an das Weltende wird Gott im Wort sich zu erkennen geben denen, die seine Kinder sind. Wer dieses Wort hat, der ist selig schon auf Erden, und wer nach dem Wort Gottes lebt, dessen ist das Himmelreich, die ewige Glückseligkeit. Doch wehe denen, die sich dem Wort Gottes entgegenstellen. Sie entbehren nicht nur alles, was Not tut zur Seligkeit, sondern werden dem Strafgericht zum Opfer fallen, so sie nicht ihr Unrecht erkennen zur rechten Zeit. Was der Herr den Seinen gibt, soll ihnen den Erdenweg erleichtern und ihnen Mittel und Wege zeigen, zurückzufinden zum himmlischen Vater. Wie aber soll euch solche Hilfe geboten werden, die ihr das Wort Gottes und seine euch sichtbar erwiesene Gnade ablehnt? Die Liebe des Vaters ist immer wieder bemüht, dem Erdenkind Kenntnis zu bringen von seiner Erdenaufgabe, von dem rechten Verhältnis des Kindes zum Vater und von allen Gnadenmitteln, deren Anwendung in kurzer Zeit zum Ziel führen. Und immer wieder vermittelt der Vater seinen Kindern das Wort, auf das sie nicht verlassen und jeder Hilfe bar durch das Leben gehen sollen. Und es wird somit jeder im Segen des Gotteswortes stehen, der sein Ohr nicht verschließet der Gabe, die von oben kommt, sondern hungernd und dürstend die Labung in Empfang nimmt, die der Herr mit seiner Kraft gesegnet hat. Wie leer ist dem Menschen das Leben, der nicht aus dem Wort Gottes alles schöpft, Erkenntnis, Glaube und daraus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wenn Gott der Herr sichtbar in Erscheinung tritt, dass er sein Wort vermittelt der Menschheit und predigt den Menschen von seiner Liebe, die guten Willens sind, so wird auch der in der Liebe und Gnade Gottes stehen, der sein Wort beherzigt und durchdrungen ist vom Liebegeist, der aus dem Wort Gottes spricht. Der Herr gab zu jeder Zeit, allen Generationen und allen immer und ewig das Gleiche, die Wahrheit. Denn es kann das Wort Gottes nur deshalb reine Wahrheit sein, weil es von Gott als der Wahrheit selbst ausgeht. Es muss das Wort Gottes auch pur Liebe sein, wo der Ausgangspunkt des Wortes gleichfalls die Liebe selbst ist. Und es muss jegliche Weisheit dem Erdenkind dadurch erschlossen werden, da die ewige Weisheit selbst das Erdenkind belehrt. Und so wird in der Wahrheit, der Liebe und der Weisheit stehen, wer immer das Wort Gottes annimmt. Und es wird bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit, weil die Liebe, die Wahrheit und die Weisheit Gottes nicht vergehen kann. Doch wer das Wort Gottes ablehnt, dem ist alle Wahrheit, Liebe und Weisheit verschlossen, ebenfalls auf unbegrenzte Zeit. Amen.